Protokolle 8.6. Solange es noch gefährlich wäre, die verantwortungsvollen Stellen in unserem Staate unseren jüdischen Brüdern zu verleihen, werden wir sie solchen Leuten anvertrauen, deren Vergangenheit und Charakter so beschaffen sind, dass zwischen ihnen und dem Volke ein Abgrund gähnt. Leuten, die im Falle eines Zuwiderhandels gegen unsere Anordnungen ihre Verurteilung oder Verbannung gewärtigen müssen. Dies zu dem Zwecke, dass sie sich gezwungen fühlen, unsere Interessen bis zum letzten Atemzuge zu verteidigen.